Ich bin seit 8 Jahren schon hier eingesperrt. Welche Begründung? Wegen Körperverletzung. Gegen wen? Gegen 2 Pfleger. In einer anderen Psychiatrie. Forensik? Ja, ich bin in der Forensik hier. Wie kam es zu diesem Vorfall mit dieser sogenannten Körperverletzung? Ja, und zwar ist das so gewesen, dass sie mich sehr schlecht behandelt haben dort. Und sie haben mich dazu provoziert, ne? Was haben die? Die haben mich dazu provoziert. Womit provoziert? Die haben mich in die geschlossene Abteilung getan und die hatten meine Mutter zu besuchen nicht reingelassen und die haben sogar mit meiner Mutter geschimpft, wenn sie mich besucht hatte und solche Sachen haben sie getan. Es ist so laut, Sie müssen leiser sprechen. Ah, ich muss leiser sprechen. Okay, Entschuldigung. Ich habe so eine laute Stimme. Ne? Ja, noch leiser. Bitte? Noch leiser. Damit das Echo nicht so laut ist. Aha, okay. Ich versuche dann langsamer zu reden. Ja. Verstehen Sie mich jetzt besser? Ja. Ja, und dann ist es zu dem Vorfall gekommen. Und die hatten mir Medikamente gegeben. Viele verschiedene Medikamente haben sie mir gegeben und so weiter und so fort. Und dann hatten sie mir an der linken Hand hatten sie mir eine Infusion gelegt, ne? Und die hatten die gar nicht benutzt. Und das hat mir so wehgetan, dass ich nachts nicht schlafen konnte. Mhm. Und dann irgendwann bin ich dann, habe ich dann gesehen, meine Mutter, wie sie mich zu besuchen kommt, ne? Und sie wollten sie nicht reinlassen. Und ich stand an der Tür, wo die aufschließen immer, ne? Ja. Und dann sind die Pfleger gekommen und wollten mich von der Tür wegjagen. Ne? Und dann bin ich durchgedreht und dann habe ich zugeschlagen. Wie lange hat man Sie provoziert? Wie viele Monate war ich da? Ich war ein paar Monate da, ne? Also monatelang provoziert? Ja, ja, klar. Ich wurde von den Ärzten provoziert, ne? Da war eine russische Ärztin war auch dabei, ne? Und sie hatte mich auch provoziert. Ich weiß nicht, was die gegen mich hatten, ne? Ich hatte ja nichts getan. Was für Provokationen waren das? Was für Provokationen? Ja, wie soll ich Ihnen das sagen? Die hatten mich in die geschlossene Abteilung gelegt, obwohl ich nichts getan hatte, ne? Ja. Und dann haben sie mich gezwungen, Medikamente zu nehmen, haben sie mich auch gespritzt, ne? Und das war alles nicht notwendig. Mhm. Hat man Ihnen gesagt, was für Giftstoffe das gewesen sind? Das ist jetzt schon 8 Jahre her. Ich bin schon 8 Jahre hier eingesperrt, ne, Herr Pohlmann. Können Sie die Adresse genau sagen? Bitte? Die Adresse genau sagen. Hm? Die Adresse! Meine Adresse? Ja, von dieser Anstalt. Leise sprechen und die Adresse nennen. Von welcher Anstalt? Von der, wo Sie jetzt zugeschlagen habe, oder? Wo Sie jetzt sind. Ich sage Ihnen, Mirko Hahn ist mein Name. Mirko leise sprechen, halb so laut. Ah, Entschuldigung. Mirko mit K? Ja. Und Hahn, wie der Hahn? Ja. Am Neckegut? Langsam, wie heißt das? Am? A-M? Nette? Nette mit Doppel-D? Ja. Gut? Wie gut? Ja. Nummer 2? Ja. Stadt? Waisenturm. Wie heißt das? Waisen, wie die Waisenturm. Turm? Waisenturm, ja. Soll ich ihn buchstabieren? Nein, nein. Wie heißt die Einrichtung? Klinik Nettegut. Mhm. Und da ist auch der Herr Löcher? Hier ist auch der Herr Löcher untergebracht. Der hat mir die Telefonnummer gegeben von Ihnen. Ja, wie viele Personen sind denn noch dort, denen es auch schlecht geht? Hier auf dieser Abteilung oder insgesamt auf dem ganzen Gelände? Leiser sprechen. Hier auf der Abteilung, wo ich bin oder im ganzen Gelände? Egal. Also hier sind über 300 Personen untergebracht. Geht es denen überwiegend schlecht oder gut? Schlecht, natürlich. Schlechter als vorher? Ja. Mhm. Also ich bin hier mit 20 Leuten auf der Station. Wissen Sie, warum die anderen dort sind? Die Gründe? Ich kenne sogar welche, die aus politischen Gründen hier eingesperrt sind. Die überhaupt nichts getan haben. Also so hat man mir das erzählt. Wer das erzählt? Derjenige heißt Armin Holzheimer. Wie schreibt man den Nachnamen? Armin, A-R-M-I-N. Ja. Holzheimer. Wie Holz? Holz und Heimer. Ja. Und der hat zu mir gesagt, dass man ihn beschuldigt hat, dass er jemanden umbringen wollte. Und die Frau hatte falsch gegen ihn ausgesagt. Und jetzt ist er schon seit 10 Jahren hier drin. Und der nimmt keine Medikamente. Das sind ja auch keine Medikamente. Das sind Präparate, die die Gesundheit so weit herabsetzen, dass die Menschen einschlafen würden. Oder dass sie gelähmt werden, muss man sagen. Gelähmt. Das hatte ich auch gemerkt. Seit 1,5 Monaten nehme ich keine Medikamente mehr. Und ich fühle mich wesentlich besser. Ich habe keine Selbstmordgedanken mehr und ich mache überhaupt keinen Unsinn mehr. Ne? Ja. Wie als ich sie damals genommen habe. Wie lange hatten Sie die genommen? Ja, schon 7 Jahre lang. Warum denn? Weil die Ärzte der Meinung sind, dass ich sie brauche. Ich denke nicht, dass die Ärzte das... Erstens, ein Arzt ist jemand, der beabsichtigt, einem zu helfen. Und ein Psychiater ist aus seinen beruflichen Gründen schon kein Arzt. Ein Psychiater hat die Aufgabe eines Schließers, wie im Gefängnis. Mhm. Und damit diejenigen, die dort eingeschlossen sind, leise sind, gibt es dann diese Neuroleptika-Präparate. Die benutzt man übrigens auch im Zirkus bei Bären, Löwen und Tigern bei den Aufführungen. Damit die Dompteure nicht angegriffen werden. Ach so. Man benutzt sie damals auch besonders gegen diese aggressiven, eingesperrten, weil man die ja sonst immer, wie man aus dem Mittelalter weiß, gefesselt und gefoltert hat. Und seit man das Neuroleptika erfunden hat, meint man, bräuchte man die Leute nicht mehr fesseln und die sind auch nicht mehr gefährlich. Mit Gesundheit hat das nichts zu tun. Aha. Es hat auch nichts mit Gesundung zu tun. Ja. Sondern nur mit einer... mit dem Wohlergehen für das Personal, das die Aufsicht hat. Das heißt, die haben keine Arbeit mehr. Derjenige, der diese Giftstoffe einnimmt, möchte normalerweise nicht telefonieren, er möchte keine Fragen stellen und hat keine Extrawünsche mehr. Ist das so richtig? Das ist nicht, das habe ich auch gemerkt. Damals hatte ich gar keine Lust mehr zu telefonieren. Ich wollte mit niemandem mehr was zu tun haben. Ja. Ja. Bin ich Ihnen zu laut oder soll ich leiser reden? Halbe Lautstärke reicht. Okay, gut. Ich habe so eine laute Stimme, verstehen Sie? Das Problem ist ja nur das große Echo. Vielleicht können Sie mit dem Mund näher ans Telefon, geht das? So? Ja, aber noch viel leiser. Noch viel leiser, okay, alles klar. Ja, so geht es besser. Ja, alles klar. Haben Sie einen Rechtsanwalt in der Sache? Ich habe 3 Anwälte jetzt sogar. Aber die können mir, ich weiß nicht, ob sie mir helfen können, ne? Die Richter... Die Anhörung verwalten, ne? Die sind immer so komisch zu mir. Ja. Die gehen mir immer jedes Jahr länger, ne? Und wenn ich sage, ich bin gesund, ne, dann sagen die, ich wäre nicht krankheitseinsichtig. Ja, das Ganze ist ein Geschäft, das mit Indoktrination funktioniert. Mhm. Der kranke Mensch, oder den man für krank halten dürfte, der lässt sich alles gefallen und der Gesunde wehrt sich. Das ist so. Ja, ich wehre mich, ja. Ist denn dieser andere Herr auch in der Lage zu telefonieren? Dieser Herr, von dem Sie erzählten? Sie meinen den Herr Wolfgang? Holzheimer? Ach so, der ist auf einer anderen Station. Der ist nicht hier bei mir auf der Station. Leiser sprechen. Ach so, der ist nicht bei mir hier auf Station. Ja, können Sie die Nummer sagen, wie man ihn erreichen kann? Die Stationsnummer. Ach so, ich kann Ihnen die Durchfahrt von der Zentrale geben. Ja, wie ist die? Die ist 026 026 37 37 911 911. Ja, und dann die 0. 0. Da bekommen Sie die Zentrale. Ja. Und dann verlangen Sie diesen Herrn zu sprechen. Ja. Da werden Sie verbunden, aber Sie können mit ihm nicht reden, das ist das Problem. Er muss Sie dann zurückrufen. Ach so, das ist ja schlimm. Kostet das Geld für ihn? Bitte? Ob ihn das Kleingeld kostet? Ihn? Muss man... Ja, natürlich. Ach so. Das macht ja nichts. Mhm. Also mich kostet das ja hier auch was. mir egal, das ist mir wurscht. Haben Sie denn irgendwelche Freunde, Bekannte? Ich? Ja. Freunde hatte ich früher viele gehabt, aber seitdem ich hier bin, meldet sich keiner mehr. Also es gibt keine Person in der Nähe, die ich kontaktieren könnte? Meine Mutter. Die was? Meine Mutti. Leiser sprechen. Meine Mutti. Ja. Haben Sie von der Telefon? Ja. Wie ist die? 02741. 02741. 93. 93. 22. 22. 44. 44. Anna. Ja. Anna Hahn. Ja. Hat man Ihnen irgendwas gesagt, wie lange Sie da bleiben sollen? Ja, hat man mir gesagt. Man hat mir gesagt, wenn ich keine Medikamente mehr nehmen würde, dann würde ich mein Leben lang hier verbringen. Ja, das ist frech. Das ist totalitärer Staat, das geht nicht. Also das heißt, dass Ihr gesundheitlicher Zustand gar nicht relevant ist. Erst wenn Sie krank sind, dann haben Sie Aussicht rauszukommen. Und wenn Sie gesund sind, sollen Sie drinbleiben. Richtig. Ja, das ist geistesgestört. Aber ich kann da nichts machen. Was soll ich denn machen? Ja, bei mir anrufen. Wer hat Ihnen das so gesagt? Das hat mir... Leiser. Das hat mir Dr. Eichmann gesagt. Dr. Eichmann? Eichmalle, mit L. Eichmalle? Eichmalle, ohne E. Eichmal. Eichmal. Und Dr. Stein. Stein. Stein. Mhm. So, so. Hat man Ihnen irgendetwas diagnostiziert? So ein Schlüssel? Man hat mir gesagt, dass ich eine schizophrene Psychose habe. So, so. Mehr nicht? Nee. Haben Sie ein Gutachten bekommen? Ich habe ein Gutachten bekommen, ja. Nach 5 Jahren erst. Wie viele Jahren? Nach 5 Jahren. Nach 5 Jahren? Ja. Haben Sie das vorliegen? Das habe ich jetzt nicht vorliegen. Ich wusste ja nicht, inwieweit wir hier das Gespräch führen würden. Also. Mhm. Aber Sie haben, ich meine, haben Sie es denn dort, wo Sie jetzt sind? In der, haben Sie es auf dem Zimmer? Ich glaube nicht, dass ich das mehr habe. Das habe ich nicht mehr. Das habe ich mal einmal weggeschickt und jetzt habe ich das nicht mehr. Wohin geschickt? Zu einem Rechtsanwalt. Nach Kroatien. Ich komme aus Kroatien. Mhm. Können Sie sich denn nach Kroatien ausweisen lassen? Das ginge, ja. Mhm. Aber die lassen mich nicht gehen. Da muss man gegen vorgehen. Hm. Also Sie sind nur dort, weil Sie... Nur weil ich Körperverletzung begangen habe. Aber was war denn vorher gewesen? Sie waren ja erstmal dort drin. Ich war erstmal in eine andere Psychiatrie. Warum? Weil ich zu Hause Ärger gehabt habe mit meiner kleinen Schwester. Kleine Schwester? Habe ich Ärger mit ihr gehabt, ja. Und dann hat sie mir die Polizei mehrmals gerufen. Was für Ärger war das? Ja, ich habe... Ein bisschen Fernseh gehört, ein bisschen Musik gehört von AC/DC, aber das war nicht laut. Ich habe das extra leise gestellt, ne? Da kam sie von ihrem Zimmer runter und hat an meine Tür ganz laut geklopft und hat gesagt, mach die scheiß Musik aus. Ja. Dann bin ich wütend geworden, dann bin ich rausgegangen. Dann bin ich rausgegangen aus dem Zimmer. Und habe nach ihr gesucht, aber sie hat sich in ihrem Zimmer versteckt. Und dann habe ich nichts weiter gemacht. Mhm. Und dann auf einmal kam die Polizei, ne? Und die Polizei wollte ja fast gehen. Aber dann habe ich einen dummen Spruch losgelassen, ne? Dann habe ich gesagt, ich war so wütend, ich hätte sie umbringen können, ne? Mhm. Und dann hat die Polizei mich mitgenommen. Aber ich hatte nichts getan, ne? Ich habe nur diesen Spruch losgelassen. Ich würde doch niemals meine Schwester umbringen. Ich war ein bisschen wütend, ne? Ja. Weil sie mir vor paar Tagen hatte sie mir dreimal die Polizei gerufen, obwohl ich nichts getan hatte, ne? Außer Musik hören? Außer Musik hören, ja. Und das leise. Ich hatte nicht laut gemacht. Mhm. Und ich spiele selber Gitarre, ne? E-Gitarre. Ach so. Ich bin ziemlich gut, ne? Ach so. Ja. Ich spiele zum Beispiel von AC/DC nach und von vielen verschiedenen anderen Bands, ne? Aber ich mache auch eigene Musik. Ich kann auch sehr gut Schach spielen. Ich schon zu der Zeit, als es noch Jugoslawien gab, ne, da habe ich auch Schach für Kroatien gespielt. Also ich war sehr gut im Schach und das kann ich immer noch sehr gut spielen. Also ich weiß nicht, woher die Krankheit kommen sollte, ne? Die sie mir hier... Das ist eine Geschäftsidee, das ist keine Krankheit. Haben Sie dort Internet? Ich habe hier weder Telefon, noch Internet, noch sonst was. Ich darf nach außen überhaupt nicht keinen Kontakt haben. Nur durch das Telefon hier. Und das muss ich selber bezahlen. Ich kann Ihnen gerne eine Telefonnummer geben von einem Dr. Schneider Adamensa. Sagt Ihnen das was? Ja, den kenne ich ja. Kennen Sie? Ja, sicher. Haben Sie Kontakt zu ihm? Ja, sicher. Er hat ihre gleiche Einstellung zu der Sache. Ja, aber der Mann ist sehr belastet mit solchen Fällen. Ich weiß, ja. Und der versucht mich auch. Das ist auch einer meiner Anwälte. Den habe ich zufällig von einem Kollegen kennengelernt. Ja, und was macht er zurzeit? Zurzeit, der ist viel unterwegs und viel beschäftigt. Die hat mich einen Monat lang fixiert, Herr Bormann. Wer hat Sie fixiert? Dr. Eichmann hat mich fixiert. Warum? Weil ich angeblich, also ich erzähle Ihnen das, ne? Das war so. Leise. Hallo, halbe Lautstärke. Halbe, habe ich gesagt. Nicht 10% weniger, halbe Lautstärke. Ganz leise sprechen. Okay, ich versuche ganz leise zu sprechen. Ich war im Gelände. Hier im Gelände draußen. Und da habe ich mich etwas lauter mit einem Landsmann unterhalten. Etwas lauter, weil ich auf dem Fahrrad unterwegs war. Verstehen Sie mich jetzt? Ja. So. Und dann bin ich auf Station, spät nachmittags, auf die Station zurückgekommen und dann hat Dr. Eichmann zu mir gesagt, da war Dr. Eichmann dabei, da war Dr. Stein dabei und 15 Mann hatten sie noch geholt von anderen Stationen. Haben Sie mich verstanden? Ja. So, und dann habe ich mich hingesetzt, ne? Und dann hat Dr. Eichmann zu mir gesagt, nehmen Sie bitte diese Pille, die brauchen Sie, ne? Ich habe gesagt, wofür? Wofür soll ich sie bauen? Ja, wir haben gehört, sie hatten im Gelände rumgeschimpft, ne? Sie haben die Leute beleidigt und so weiter und so fort. Ich habe gesagt, ich habe niemanden beleidigt. Ich habe mich nur mit meinem Landsmann in meiner Sprache unterhalten, ne? Auf Kroatisch, ne? Ja. So, dann meinte er, ich sollte Medikamente holen, ne? Ich habe das abgelehnt und wenig später haben die mich dann in die ISO gebracht. Also in die Isolation, in ein Zimmer. Ja. Und abgeschlossen. So. Und dann viel später habe ich gehört, so im Flur, ne, wie die sich unterhielten und haben gesagt, also so ungefähr, ne, ich habe das so mitgekriegt, dass sie mich spritzen wollten. Ne? Sie wollten mir eine Spritze geben. Also mit Gewalt. Ne? Ja. Und dann habe ich die Tür zu, in meinem Zimmer war so eine große Matratze. Riesig, riesig große Matratze. Dann habe ich sie vor die Tür vorgeschoben und habe ihnen den Zugang zu mir verwehrt, ne? Weil ich wollte ja keine Spritze bekommen. Ja, sicher. Na? Dann sind sie mit 15 Mann gekommen, mit 15 oder 20 Leute gekommen und haben versucht, bei mir einzubrechen, ne? In das Zimmer. Und ich habe mit ganzer Gewalt, ich habe früher Bodybuilding gemacht, ne? Ja. Ich bin also ziemlich kräftig, ne? Gewesen vor 15 Jahren jetzt. Jetzt hat das ein bisschen abgenommen. Aber die Kräfte sind immer noch ziemlich geblieben. Ich habe dagegen gedrückt, ne, und mich gewehrt. Und ich habe sie nicht reingelassen. Ne? Und dann sind sie doch noch kurz reingekommen. Aber ich stand hinter der Matratze. Ne? Ich habe mich gewehrt mit der Hand, mit der Faust. Ich habe so getan, ob ich jemanden schlagen wollte. Ne? Hm. Habe ich gesagt, ich schlage ihnen die Brille kaputt, habe ich gesagt. Ne? Dann haben sie die Brille abgenommen. Ne? Ja, aber ich habe niemanden getroffen. Ne? Ich wollte nicht zu jemandem schlagen, weil ich gewusst habe, wenn du das machst, dann bleibst du, wer weiß wie lange noch hier. Ne? Also, und dann haben sie nachgelassen, sind die alle 15 Mann, alle 15 oder 20 Mann, wie sie da waren, sind sie rausgelassen, haben gesagt, das hat keinen Zweck, wir müssen die Polizei rufen. Mhm. Na? Haben Sie mich verstanden? Leider sprechen. Ob Sie mich verstanden haben? Ja, habe ich. So, dann wenig später ist die Polizei gekommen, ne? Ja. Ich habe die Polizei um Hilfe gebeten. Ich habe gesagt, die wollen mich hier abspritzen. Ich kann davon sterben, habe ich gesagt, ne? Ja. Die Polizei hat gesagt, dann habe ich gesagt, bitte nehmen Sie mich mit aufs Revier, ne? Ich möchte nicht hier in der Klinik bleiben, ne? Ich habe gesagt, bitte versprechen Sie, dass Sie mich mitnehmen, ne? Ja. Haben die gesagt, nee, wir nehmen Sie nicht mit. Wir können Ihnen das nicht versprechen, aber lassen Sie uns bitte rein, ne? Und dann haben sie mir mit Pfefferspray haben sie mir gedroht. Ich habe nur gelacht, ne? Was wollen Sie mit Pfefferspray gegen mich, ne? Ich habe gesagt, hier kommt keiner rein, ne? Dann ist die Polizei weggegangen. Bin ich leise genug? Ja, weiter. Immer weiter. Ja, dann ist die Polizei weggegangen. Und ich habe gedacht, was passiert denn jetzt, ne? War alles still, war nichts passiert. Auf einmal kamen sieben Männer mit Masken, also von der SLK, ne? Stürmten bei mir ins Zimmer. Unerwartet, ne? Habe ich mich sofort ergeben, ne? Ich habe gesagt, die wollen mir helfen, ne? Und dann hatten sie mich rausgeholt aus dem Zimmer, hatten sie mir Handschellen angelegt, ne? Ich habe gesagt, brechen Sie mir nicht den Arm, ne? Brechen Sie mir nicht den Arm, habe ich gesagt. Ich wehre mich nicht, ich werde niemanden schlagen, ne? Habe ich gesagt. Und dann hatten sie mich aus dem Zimmer rausgeholt und haben sie mich ans Bett gefesselt. Mhm. Haben Sie alles mitgekriegt? Ja, sicher. Gut. Und dann haben sie mich ans Bett gefesselt. Und am nächsten Morgen kam Dr. Stein und Dr. Heischmal und gaben mir zwei Spritzen, eine in der linken Hand und eine in der rechten Hand. Ja, und was dann? Und dann in meinem Zimmer gibt es so ein kleines Fenster, ne, da kommt ein bisschen Luft rein. Ne? Mhm. Das Fenster ist so durchlöchert. Das ist kein richtiges Fenster, was man so aufmachen kann. Ne? Da kommt also wenig Luft rein. Ne? Ja. Dann hatten sie versucht, sogar das Fenster zuzumachen. Ich habe geschrien, lass das Fenster auf. Weil ich wusste, wenn sie das Fenster zumachen, kriege ich ja keine Luft mehr. In dem kleinen Raum. Nach ein paar Stunden habe ich keine Luft mehr. Und ich lag da im Bett, ne? Mhm. Also hatten sie das Fenster offen gelassen, ne? Ja, und wie gesagt, da war ich, einen Monat war ich fixiert. Über einen Monat. An welchen Stellen gefesselt? An der Hand, an den Händen und an den Füßen und am Bauch. Fünfmal. Ach so, die hatten noch eine extra, an den Hals hatten die mir auch was gelegt, damit ich mich nicht bewegen kann, ne? Mhm. Also sechsmal hatten die mich festgewonnen. An sechs Stellen? An sechs Stellen hatten sie mich festgewonnen. Und ich konnte mich nachts nicht drehen und gar nichts machen, ne? Ja, wie ist es Ihnen dabei ergangen? Können Sie sich vorstellen, ne? Wie es mir ergangen ist, schlecht. Ja, war das schlimm, wenig schlimm oder mehr schlimm? Schlimm war das, ganz schlimm, furchtbar war das. Und die hatten mich sogar im Bett gewaschen, mussten Sie sich mal vorstellen. Ich konnte nicht auf die Toilette gehen. Ich musste alles im Bett machen. Mhm. Das Essen hatten sie mir reingebracht. Die hatten mich richtig gequält. Würden Sie das Folter nennen? Folter, ja, natürlich. Die haben mich gefoltert, ja. Und man wusste, dass sie sich gefoltert fühlen? Das hat man alles absichtlich gemacht, finde ich. Wurden andere Menschen auch gefesselt? Bitte? Wurden auch andere Menschen gefesselt? Ja. Das machen die täglich mit anderen Leuten hier. Warum? Ich glaube, das macht ihnen Spaß, wenn die sehen, dass die Menschen sich quälen. So sehe ich das. Ja, was für Situationen sind das denn, wenn Leute gefesselt werden? Zum Beispiel, hier ist einer in der ISO, ne? Der ist schon so viele Monate in der ISO und dieser Mann hat nichts getan. Warum ist er dort? Weil er so intelligent ist. Was genau? Intelligent. Intelligent? Ja, der ist sehr intelligent. Der kann sehr gut malen, der kann sich, mit dem können Sie sich sehr gut unterhalten und so weiter und so fort. Ja, warum ist er da reingekommen? Ach so, jemand hat ihn angegriffen und er hat sich dann gewehrt. Und dann hat man ihn, also nicht den anderen, sondern ihn hat man eingesperrt. Ohne Gerichtsbeschluss. Ohne Gerichtsbeschluss. Das machen die hier. Also sobald man hier ist in der Klinik Nettegut, ist man den Ärzten und den Pflegern überlassen. Man hat keine Rechte, man hat gar nichts. Wir sind Menschen zweiter Klasse. Ja. Hatten Sie mal Ausgang? Die Stufe 3, die ich normalerweise habe. Hier gibt es verschiedene Stufen, ne? Von 1 bis 9. Die erste Stufe, die ist mit den Pflegern rauszugehen, ins Gelände, ein bisschen an die frische Luft. Die Stufe 2 ist mit dem Besuch rauszugehen und die Stufe 3 ist alleine ins Gelände. Und die Stufe 3 habe ich vor einigen Wochen gestellt, ne? Obwohl ich schon über einen Monat hier drinnen bin. Ne? Die lassen mich einfach nicht raus. Können Sie Briefe schreiben? Ich kann schreiben, ja. Mit der Hand oder mit der Schreibmaschine? Mit der Hand. Ich kann gut schreiben. Ja, dann schreiben Sie mir das, was Sie gerade gesagt haben, noch einmal in Kurzform auf. Mhm. Damit ich was Schriftliches habe. Ja, ich habe Ihre Adresse nicht. Kann ich Ihnen jetzt geben. Moment, ich muss noch was zu schreiben holen. Ja. Bleiben Sie bitte dran, ja? Ja. Udo Pohlmann. Udo? Ja. Moment. U, B, O? Ja, Pohlmann mit P wie Paula. P, O? H, L? H, L? Mann. M, A, N, N. Ja. Ja? Jetzt werde ich Ihnen den Straßennamen sagen. Mhm. Karl mit C. Karl mit C? Karl. Mit C? Ja. C? Minus? R-L? C-A-R-L. Ja. Minus? Minus? Severing. Severing? Ja. Wie wird das? S? S wie Siegfried? Ja. E? E? V? V? E? E? Ring. Ring. Minus Straße? Minus? Straße, ja. 53. 5-3. Ja. Ja. Postleitzahl. Hm? 33649. 33649. Bielefeld. Bielefeld. B-I-E-L-E-Feld. Ja. Ja. Ich wiederhole mal, ja? Ja. Udo Pohlmann. Karl Severing wird groß geschrieben, ne? Ja. Karl Severing Straße 53 in 33649 Bielefeld. Ja, richtig. Gut, dann habe ich Ihre Adresse. Der andere Herr, wie heißt der Stein? Sie meinen den Arzt? Nein, nein. Der wegen politischen Gründen dort wäre. Ach so, das ist Armin. Der kann nicht sprechen? Der kann nicht sprechen. Wenn ich ihn sehe, kann ich ihm die Telefonnummer von ihm geben. Ach so, wissen Sie, warum der dort ist? Ja, weiß ich. Er hat mir das erzählt. Was war passiert? Er hat zu mir gesagt, dass er gegen die Politiker, gegen manche Politiker ist, ne? Und dass der Bürgermeister, ich weiß jetzt nicht alles so genau, ne, dass der Bürgermeister dafür gesorgt hat, dass er hier landet. Dann hat man ihn falsch, wie soll ich sagen, Dann hat man ihn falsch beschuldigt? Beschuldigt, genau, beschuldigt, dass er hier landet. Also man hatte gesagt, dass er jemanden versucht hatte, mit dem Messer zu stechen. Eine Frau angeblich soll das gewesen sein. Und diese Frau hat gegen ihn ausgesagt. Mhm. Und seitdem ist er hier. Der ist schon über 10 Jahre hier drin. Der nimmt keine Medikamente und nichts. Nur für Herz nimmt er irgendetwas, hat er mir gesagt. Wie alt ist der? Oh, der ist schon, der ist älter als ich. Ich glaube so um die 50 vielleicht. Mhm. Ich schätze mal so. Also ich bin 46. Was macht denn der Herr Schneider Adimensa zurzeit für Sie? Der wollte die Klinik wegen der Fesselung, wollte er die Klinik anzeigen. Aber im Moment hat er noch nichts getan. Mangels an der Bezahlung? Nee, ich bezahle das. Mhm. Also wir hatten erst hatte ich ihn als Pflichtverteidiger genommen, ne? Ja. Dann habe ich gedacht, es nutzt mir ein Anwalt nichts, vielleicht wäre es besser, wenn ich ein paar Anwälte hätte, ne? Mhm. Dann habe ich mir noch 2 verschiedene Anwälte genommen und jetzt bin ich mit 3 Anwälten, also stehe ich mit 3 Anwälten da. Und sind die auch alle 3 tätig? Die sind alle 3 tätig, ja, im Moment sind sie alle 3 tätig, ja, aber das ist nicht mehr lange her, ne? Die habe ich erst vor kurzem. Das heißt, dass die Aussicht auf Erfolg auch erst seit kurzem möglich ist? Der Herr Schneider Adamenser hatte mich schon bei einer Anhörung vertreten. Ja. Der Richter Hedger, so heißt der Richter Hedger, hatte gar nicht zugehört. Der wollte uns gar nicht zuhören. Mhm. Hatte nur einfach gesagt, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Und das war's. Mhm. Und dann hat Dr. Schneider Adamensa an das Oberlandesgericht geschrieben, ne? Ja. Und hat sich an das bezogen, was er schon mal in einem Schriftsatz geschrieben habe, ne? Und es wurde einfach abgelehnt. Ohne irgendeine Begründung. Doch, die haben das begründet, ich wäre nicht krankheitseinsichtig. Das schreiben sie jedes Jahr, ich wäre nicht krankheitseinsichtig. Hören Sie das Klopfen? Ja, sicher, wer macht das? Das macht ein Patient. Warum? Den lassen Sie nicht raus. Wo ist er denn? In der ISO, in der Kia. Wie lange? Mein Gott, ich weiß gar nicht, wie lange, also über ein Jahr bestimmt. In der Isolation, meinte ich ja. Ja, in der Isolation. Also der ist schon sehr, sehr lange da drin. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange der schon da drin ist. Er ist über ein Jahr in der Isolation? Noch länger, bestimmt. Ja, wie ist denn die Isolation? Wie groß ist die denn? Das sind 4x3 Quadratmeter. Der Mann ist über ein Jahr lang auf 4 Meter mal 3 Meter gefangen? Ja. Kann er rausgehen zur Toilette oder wie ist das? Oder hat er selbst was? Die Toilette ist im Zimmer drin. Das heißt, er bekommt auch sein Essen da rein? Alles. Und ist seit über ein Jahr ununterbrochen auf 3 Meter mal 4 Meter gefangen? Richtig. Wissen Sie auch warum? Nee, eigentlich weiß ich das nicht, nein. Können Sie ihn fragen? Ich darf mit ihm nicht reden. Warum nicht? Die lassen das nicht zu. Mhm. Hier darf man, wenn die Tür hier aufgeht, ne, dann darf man dann noch nicht mal dran vorbeigehen. Da muss man warten, bis die Tür wieder abgeschlossen haben. Bei der Isolation? Mhm. So sind die hier drauf. Wie viele Isolationszellen gibt's dort? Hier gibt's 4 Isolationszellen. Sind die jeden Tag belegt? Ja. Wissen Sie, dass das sehr viel Geld einbringt? Ich weiß nicht, wer bezahlt das? Das stellt man wohl alles dem sogenannten Staat in Rechnung. Aber je schlechter ein Mensch behandelt wird, desto teurer wird das. Der Verdienst ist dann am größten. Ach so. Ich habe gehört, sogar wenn ich Medikamente einnehme, ne, dass ich dann dadurch auch viel mehr Geld verdiene. Alles, alles was, das ganze Objekt dient dazu, Geld zu verdienen. Ja, wieso suchen die Leute sowas? Warum macht da keiner was? Es gibt Leute, die was machen, aber die meisten Menschen in der Öffentlichkeit, die sind mit sich selbst beschäftigt und interessieren sich nicht für Politik. Es gibt nur ganz wenige, die überhaupt was machen und auch die Zeit dafür haben, weil das ein Riesenaufwand ist, überhaupt nachzuweisen, dass Psychiatrie nichts mit Gesundheit zu tun hat. Es gibt ja so viele Forensiken hier in Deutschland. Ja. Na? Sogar in Kroatien gibt es auch Forensiken. Ja, ist ein Geschäftsmodell. Ja. Die einen gucken das von den anderen ab, ne? Es gibt auch Vertreter, die dafür sorgen, dass dort wieder Umsatz gemacht wird. Die Pharmaindustrie sorgt dafür. Das wissen also die Leute. Und machen Geschäfte mit den Menschen, ey. Sicher, haben Sie ein Handy? Ich darf hier nichts haben. Gibt es noch ein anderes Telefon, von dem Sie sprechen können? Nein. Also nur das in der Telefonzelle? Ja. Gibt es Leute, die auch sehr lange in dieser Isolation sind? Auch ein Jahr oder ist das der einzige? Es gibt noch andere. Ja, können Sie mal sagen, wie lang wer dort in der Isolation ist? So ungefähr so eine Liste? Mein Gott, es gibt einen, der ist schon ein paar Jahre da drin. Der ist schon, ich will nicht lügen, ne? Aber 10 Jahre ist er mindestens schon drin. 10 Jahre Isolation? Ja. 10 Jahre lang auf 3x4 Meter? Richtig. Wie ist denn so eine Isolation ausgestattet? Was gibt's denn da? Da gibt's eine Matratze. Ja. Und zwei kleine Würfel, also eine dient als Tisch und eine dient als Sitzgelegenheit. Ja, also Schaumgummi? Schaumgummi, ja. Aha. Und das war's. Toilette. Toilette und ein kleines Radio. Ein Wand. Ein Radio? Radio, ja. Zum Musik hören? Zum Musik hören, ja. Mhm. Und da kann man auch draufdrücken, wenn man was will, wenn man was braucht. Ja. Und dann kriegt man gesagt, nein, jetzt geht das nicht, später, gleich. Und dann kommt keiner. Stundenlang. Ich kenne das aus Erfahrung. Kennen Sie auch Todesfälle? Ja, auf jeden Fall. Welche zum Beispiel? Zum Beispiel sind meine Bekannte auch, meine gute Freunde, mit denen ich im Zimmer war, sind auch gestorben. Wann? In welchem Alter? Ja, warte, 55 vielleicht. Leiser sprechen, wie? 55 vielleicht. Ganz plötzlich gestorben? Ja, es sind zwei gestorben, genau. Einer ist plötzlich gestorben. Er hatte gesagt, er kriegt keine Luft mehr. Dann hat man ihn ins Zimmer geschickt, ne, ohne ihm Hilfeleid zu leisten. Ne? Ja. Ist er ein wenig später gestorben. Ja, das ist psychiatrisch. Das ist so verständlich. Also man kann sagen, dass das die korrekte psychiatrische Behandlung ist. Man hatte ihm gesagt, er täuscht wieder was vor. Ne? Mhm. Er würde das einfach so tun. Und der andere? Und der andere ist, der hatte irgendwie mit dem Krebs zu tun, am Hals, glaube ich, irgendwas hatte der. Und da hatte der keine Luft mehr gekriegt und ist gestorben. Beide haben keine Luft bekommen? Ja. Also der eine ist erstickt aus ungeklärten Gründen und der andere vermutlich an Krebs. Ja, genau. Und das hatten die schon über lange Zeit gehabt? Ja, sicher. Sie haben sich immer wieder beschwert, ne? Hatten die auch diese Giftstoffe runtergeschluckt? Ja, ich habe ihnen gesagt, er hieß Karl-Heinz Blau. Mhm. Und der war ein sehr guter Freund von mir. Den habe ich sogar 2 CDs geschickt, ne? Ja. Geschenkt. Von kroatischer Band. Und da habe ich zu ihm gesagt, warum nimmst du die Medikamente? Er hat gesagt, ich nehme sie schon seit 30 Jahren. Ich muss die nehmen, hat er gesagt. Warum muss? Von denen. Warum muss? Warum muss? Weiß ich nicht. Er sagte nur, er muss die nehmen. Und der andere? Und der andere hat auch Medikamente genommen. Auch so lange? Nee, nicht so lange. 10 Jahre? Nee, der war nicht lange da. Auch tot? Auch tot. Gibt's noch einen dritten Todesfall? Ja, einer ist an Herzinfarkt gestorben, als er, als er rausgegangen ist. Plötzlich an der Tür ist er umgekippt. Wie alt? Und der war jung. Der war so in meinem Alter. 40? Ja, ungefähr 40. Also die anderen beiden waren ungefähr 50? Mhm. Und der eine war 40? Ja. Also 50, 50 und 40? Ja. Und alle drei haben die Giftstoffe runtergeschluckt? Ja, richtig. Und alle drei sind tot? Ja. Noch einen vierten? Einer hat sich in der Zelle aufgehangen. Warum hat er auch Giftstoffe runtergeschluckt? Der auch, ja. Den habe ich gekannt. Ich war auf der Station. Hat er irgendwas zu Ihnen gesagt, was er für ein Problem hat? Ist schon so lange her. Der hat mir erzählt, einige Sachen hat er mir erzählt, ja. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern. Mhm. Aber war ein prima Kerl, der tut mir richtig leid. Der war 20 Jahre alt vielleicht, oder 25. Hat er auch diese Giftstoffe geschluckt? Ja, jeder muss das, der hier hinkommt. Ja, aber nicht jeder tut es. Nein, nicht jeder tut es, ja. Ich zum Beispiel nicht mehr. Ja, sonst würden Sie wahrscheinlich auch irgendwann toter liegen. Ja, glaube ich auch. Gibt es noch einen fünften? Das gibt bestimmt, aber die Leute habe ich nicht gekannt. Können Sie nachfragen bei den anderen Leuten, die ja länger schon sind? Könnte ich machen, aber ich hab die Stufe 3 nicht. Ich komme hier nicht raus. Ja, ich dachte, irgendjemand, den Sie da treffen, der sich ein bisschen auskennt, der länger dort ist. Bei Ihnen da in der Gruppe, da sind doch auch einige Leute. Viele sind ganz neu gekommen. Ach so. Mhm. Mhm. Vielleicht können Sie den Herrn Löcher fragen. Sollen Sie mal anrufen, der Herr Löcher? Ja, vielleicht kann der Herr Löcher das Handy auch mal geben. Was für Handy? Ich vermute, dass der Herr Löcher ein Handy hat. Nein, das wird alles abgenommen. Aha, er soll mich mal anrufen, genau. Dann sage ich ihm, er möchte Sie anrufen. Ja. Okay. Sind Sie damit einverstanden, dass ich dieses Telefonat veröffentliche? Auf jeden Fall, ich habe das alles aufgenommen. Alles aufgezeichnet. Oh, schön, das freut mich. Ich habe gesagt, Sie schreiben das. Nee, Aufnehmen ist leichter, deswegen müssen Sie auch eben ein bisschen leiser sprechen. Ah, damit die Leute das verstehen, ne? Also damit Sie das verstehen, ja. Damit jeder es verstehen kann. Aha, ja. Also halbe Lautstärke reicht immer, weil das sonst zu laut ist. Aha, ich hoffe, dass das gut aufgenommen wurde. Ja, ich habe ein gutes Mikrofon. Prima, freut mich. Ja, schlage ich vor, dass Sie oder der Herr Löcher vielleicht dann am Abend nochmal anrufen. Wann? Irgendwann abends, morgen Abend, übermorgen Abend, immer spät abends. So um diese Zeit kann ich nur anrufen. So leiser sprechen. Entschuldigung, ich kann so zwischen 7 und 7:30 anrufen. Bis Mitternacht. Nee, nur bis 8:30. Ja, egal. Aber immer abends, egal wann. Ja. Versuchen. Okay, mach ich. Ja. Dann werde ich mich mal mit dem Herrn Menser unterhalten. Die Nummer von Herrn Menser haben Sie alles, ne? Alles habe ich von ihm. Oh, das ist prima. Soll ich Ihnen vielleicht die Nummer von meinen anderen Anwälten geben oder reicht Ihnen von der... Ja, von den anderen auch, aber leise sprechen. Okay, gut. Also, dann habe ich einmal den Winfried Kaczewski. Ja. Winfried Kaczewski. Soll ich ihn buchstabieren? Nein, nur die Telefonnummer. Also, 026... 026... 31... 31... 335... 335... 1-5. Mhm. Der andere? Das heißt, er heißt Jupner Christoph. Christoph Jupner. Ja, und der? Der hat die Telefonnummer 02742. 02742. Ja, 912. 912. 981. 981. Ja. Ich werde die kontaktieren. Ja, das wäre schön, das würde mich freuen. Ja, die brauchen ein bisschen Mut. Die meisten Anwälte sind ja zu feige. Hab ich auch gemerkt, ja. Aber der Dr. Schneider, der Mensa, der ist kein Feige. Ja, der ist ja auch schon mit seinem Bericht über Strafanzeige gegen einen Psychiater wegen Mordes im Internet gesehen mit Filmbeitrag. Mhm. Ist ja bekannt, das ist der Fall des Herrn Holger Ziert. Aber den kennen Sie wahrscheinlich nicht, weil Sie ja dort gefangen sind. Nein, ich bin schon seit 8 Jahren hier drin, verstehen Sie? Ich habe keinen Kontakt zur Außenwelt, ne? Alles wegen der Aussage, ich hätte Sie umbringen können und dann, weil Sie einmal bei den Pflegern dazugehauen haben. Richtig, ja, nur, ich wollte Ihnen noch mal sagen, Herr Vollmann, ja. Ich bin nicht vorbestraft. Ja. Also in meinem Leben bin ich nicht vorbestraft. Ja. Das ist das Einzige, was mir in der Psychiatrie passiert worden ist. Ja. Und deswegen sitze ich jetzt schon 8 Jahre, müssen Sie sich mal vorstellen. Hatten Sie denn bei den Pflegern zugeschlagen, als Sie Tabletten genommen hatten? Nein. Auch nicht, also ohne Tabletten. Ohne Tabletten, ja. Manchmal ist es ja so, dass man durch die Tabletten aggressiv wird. Ach so, ich habe Medikamente genommen. Das meinte ich, also es könnte auch an den sogenannten Medikamenten gelegen haben. Das behaupte ich ja auch die ganze Zeit. Das habe ich auch dem Rechtsanwalt Kaczewski gesagt, dass ich das durch die Medikamente gemacht habe, ne? Ja. Wissen Sie, was er zu mir sagte? Nee. Er sagte zu mir, damit schießen wir uns ein eigenes Tor, wenn wir das erwähnen. Das ist Unsinn. Sehen Sie, was soll ich denn dazu machen? Ich kann einfach nichts machen. Ich freue mich einfach, dass ich Sie kennengelernt habe, Herr Vollmann. Sie müssten sich an das Landesgesundheitsamt wenden. Da müssen Sie schreiben, dass das, was Sie da alles erlebt haben. Landesgesundheitsamt. Man soll Ihnen die Adresse geben. Mhm. Das kann ich aber auch machen. Machen Sie das? Ja, aber es sollte natürlich sein, dass dann Ihre Mutter mir so ein bisschen Aufwand zahlt, so ein bisschen Porto und Briefpapier, ne? Hören Sie, ich bezahle Ihnen das. Ich gebe Ihnen, also Sie werden sich nicht enttäuschen. Ich schicke Ihnen, im Brief schicke ich Ihnen etwas Geld. Ja, gut. Wie viel brauchen Sie? Das muss derjenige immer selbst bestimmen, was ich als Spende bekomme. Das bestimmt immer derjenige, der begibt, der bezahlt. Okay, ich schicke Ihnen 50 Euro. Sind Sie einverstanden? Ja. Ja? Ja. Okay, ich weiß, ohne Maus nichts los, ne? Ja, ich habe ja auch vieles auszudrucken, weil ich sehr viel am Material gesammelt habe. Aha. Sie sind ja nicht der einzelne Fall. Okay, gut. Und was ich Ihnen sagen wollte, Herr Vollmann, das ist nicht alles, was Sie von mir kriegen. Wenn ich hier freikomme, ne? Ja. Habe ich vor, eine Band zu gründen und eine CD zu veröffentlichen. Ja, und dann über diesen Fall zu singen. Oh, das weiß ich nicht. Vielleicht, ja. Viele Musiker singen über große Probleme in der Welt. Mhm. Und viele Musiker sind dadurch reich geworden und berühmt geworden. Vielleicht mache ich das. Ja. Das wäre nicht schlecht. Dann ist auch. Aber ich meine, die Texte und so weiter und so fort, das muss man erstmal. Aber ich glaube, das konnte ich auch hinkriegen. Ich bin ja nicht dumm. Ja. Mir fällt immer so vieles ein, ne? Ja. So viele neue Sachen und so weiter und so fort. Ich muss jetzt wieder in die Küche, da ist Essen für mich fertig. Ich muss auch meine Mama anrufen. Ja. Herr Vollmann, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch. Ja. Und einen guten Appetit. Ja, auf Wiederhören. Tschüss, bis morgen. Ja. Ciao. Haben Sie auch schon mal gegenüber dem Personal sowas geäußert? Von Folter oder sowas? Mehr habe ich nicht. Warum denn nicht? Weil mir das nicht tust. Aber Sie müssten hinterher wenigstens auch bezeugen können, dass Ihre Gegner wissen, was Sie da empfinden. Verstehen Sie das? Sie müssten wenigstens sagen können, ich hab's denen aber mitgeteilt. Die haben ja alles mitbekommen, was da abgegangen ist. Ja, sagen Sie das doch denen trotzdem einmal. Finden Sie das besser? Das bringt nicht. Also ich weiß jetzt schon, wenn ich das sage, ne, da kommt nur Streit. Mhm. Das bringt nichts. Also ich bin der Meinung, dass die schon wissen, was die tun. Aber es ist wichtig, dass Sie das einmal gesagt haben, damit Sie da eine Sicherheit haben. Wenn Sie später gefragt werden, haben Sie das schon mal denen so mitgeteilt? Und Sie würden sagen, nein, dann können die hinterher behaupten, Sie hätten davon nichts gewusst. Weil in einem Gerichtsverfahren muss man das ja ganz genau nehmen. Mhm. Also dann soll ich jetzt hingehen und was soll ich denn sagen? Ja, dass Sie nichts dergleichen von dem, was man Ihnen angetan hat, als gesund empfinden. Sondern dass es ihre Gesundheit darunter nur gelitten hat, zum Beispiel. Und dass sie das als Folter betrachten. Und das am besten schriftlich, damit sie hinterher den Beweis haben, dass ihre Gegner gewusst haben, wie sie das empfinden. Die könnten sich hinterher ganz frech rausreden. Und diese Ausreden, die müssten verhindert werden. Wieso denn sich denn ausreden? Vor Gericht würden die sich ausreden. Er hat sich ja nie gegenüber uns so geäußert. Ich habe mich ja gewehrt und so weiter und so fort. Reicht nicht. Es war ja einmal die Polizei da, dann habe ich zu der Polizei gesagt, dass sie mich umbringen wollen hier und so weiter und so fort. Reicht aber nicht. Reicht nicht. Es muss etwas ganz Genaues sein. Es muss klipp und klar gesagt werden, die sogenannten Pfleger haben von mir erklärt bekommen, dass sie mich gefoltert haben und so weiter und so weiter. Das müssen die ganz genau, ganz klipp und klar zu verstehen bekommen. Damit da keine Ausrede mehr möglich ist. Hinterher in einem Gerichtsverfahren wird man doch versuchen, es anders hinzustellen. Als ob das... Ob das selbstverständlich ist, oder was? Dass sie sich nicht richtig gewehrt hätten. Sie hätten niemals gesagt, dass das so schlimm wäre. Sie müssen da einmal den Leuten das mitteilen. Einmal müssen sie beweisen können, dass sie die hingewiesen haben. Damit sie also da nicht mehr rauskommen. Ach so. Und wie soll ich das sagen? Egal wem oder was? Einen Brief schreiben. Ein Brief an wen? An die Schuldigen. Sie wissen doch, wer das ist. Wer sie da reingebracht hat. An die Leitung. Das schreibe ich an den Chef. Ja, an den Chef, genau. Was die mit mir gemacht haben, ne? Ja, wie sie das empfunden haben. Das müssten die doch wissen. Das muss doch in die Krankenakte rein. Damit, wie gesagt, hinterher niemand sagen kann, er hat uns das ja aber bisher, er hätte es uns ja sagen können, dass das so schlimm wäre. Ach so. In einem Gerichtsverfahren wirkt das belastend. Okay, gut. Es ist also ein juristischer Trick. Ich habe eben Erfahrung. Woher haben Sie die Erfahrung, wenn ich fragen darf? Aus meinem Kopf. Also es spielt sich alles in Ihrem Kopf ab. Ja, ich weiß halt, wie ein Gerichtsverfahren ablaufen könnte. Das reicht doch. Aha. Ist doch ganz klar, dass die Gegner versuchen, sich irgendwie rauszureden. Das Einfachste ist, wenn man sagt, wir haben das gar nicht gewusst. Deswegen reicht es nicht, dass die Leute da anwesend waren. Sie müssen auch denen schriftlich mitteilen, was sie getan haben. Dass das Ganze keine gesundheitliche Behandlung ist. Das muss in der Akte stehen, damit man sich da nicht mehr rausreden kann. Es darf keine Ausreden geben. Aber was ist, wenn Sie sagen, warum komme ich jetzt erst damit an? Wofür ich so viel Zeit gebraucht habe? Ja, zu sagen, schreiben Sie, Sie hätten angenommen, das wäre bekannt. Aber zur Rechtssicherheit müssten Sie das denen mal mitteilen. Einfach die Wahrheit schreiben. Sie gehen davon aus, dass das bekannt ist. Aber Sie reichen das ein, damit Sie hinterher sich nicht mehr rausreden können. Das stimmt ja auch. Ja, das stimmt. Damit diese Ausreden vor Gericht dann nicht mehr anerkannt werden. Möglich sind. Um freche Ausreden vor Gericht zu vermeiden. Ja, ich verstehe. Also Schachmatt setzen. Ja, so ungefähr. Ich kann gut Schach spielen. Ja, dann hätten Sie es ja schon einreichen können. Ja, wenn ich das gewusst hätte. Ja. Hat mir ja keiner gesagt. So, so. Aber so naheliegend, dass irgendwann einmal ein Gerichtsverfahren kommt und dann muss natürlich die Krankenakte eingesehen werden. Ja, und dann muss das da drin stehen. Dann dürfen die sich nicht rausreden können. Gut, ich muss nur überlegen, wie ich das am besten mache, ne? Ja. Wie ich das am besten schreibe, ne? Ja. Das muss ich noch überlegen. Machen Sie eine Auflistung, eine Chronik. Eine Chronik in Jahreszahlen. Oder so eine Abfolge. also hat meine Mutter da Ihnen angerufen? Nein, niemand. Niemand, ja. Gut. Dann weiß ich Bescheid. Ja. Haben Sie mal nachgedacht über die ganzen Todesfälle? Ich denke immer darüber nach, ne? Dass die Leute tun mir so leid, ne? Das waren meine Freunde, kann man so sagen, ne? Mit denen habe ich etwas von meiner Zeit verbracht, ne? Gibt es denn noch genauere Informationen über die Todesfälle? Wie meinen Sie Informationen jetzt? Ja, gibt es vielleicht jemand, der das noch besser weiß als Sie? Nee. Ach so, ja, die Ärzte wissen das bestimmt. Aber denen ist das alles scheißegal, ey. Andere Gefangene? Ja, ob die das auch bestätigen können? Ja, bestimmt. Ja, vielleicht weiß da jemand ein bisschen Näheres. Vielleicht ist da jemand, der das genauer beschreiben kann. Ja, aber denjenigen kenne ich nicht, ne? Der Ihnen das sagen könnte, ne? Hat ein Herr, Moment, wie heißt es? Herr Zukunft bei Ihnen angerufen? Da hat einer angerufen, aber der wollte jemanden haben, mit dem er Englisch sprechen kann. Ach so, aha, und Sie können nicht Englisch, ne? Darauf kommt es ja nicht an. Ich muss das ja ein bisschen schon, aber es genügt nicht. Er konnte ja auch genug Deutsch. Das war die Dummheit. Ja, ach so, jetzt weiß ich, warum er mit Ihnen Englisch sprechen wollte. Wissen Sie warum? Er suchte einen englisch sprechenden Journalisten. Ja, ist klar. Aber der wollte mit Ihnen auf Englisch sprechen. Wissen Sie auch warum? Nein. Weil die Pfleger, die verstehen nicht Englisch, ne? Wenn er in Deutsch hört, die hören alle zu. Aha. Aber das tun Sie da ohnehin normalerweise. Ja, bei mir nicht. Ich sitze hier in der Telefonzelle. Ja. Und ich wurde nicht abgehört. Gehe ich mal davon aus. Mhm. Also, es ist zu umständlich, das alles in Englisch zu machen. Es wird auch nicht großartigen Unterschied machen, denn es soll ja sowieso in der Öffentlichkeit. Wenn ein Journalist etwas machen soll, dann geht es in die Öffentlichkeit, egal ob Deutsch oder Englisch. Mhm. Muss doch auch verständlich sein. Ja, ich verstehe, ja. Also lohnt es sich nicht, das erst zu verschlüsseln, weil es ja sowieso für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Mhm. Werden Sie mein Gespräch veröffentlichen, was ich mit Ihnen gesprochen habe? Ja, sicher. Nein, aber ich bin bei der Arbeit. Ach so, nehmen Sie sich ruhig Zeit, ne? Ja. Das muss nicht sofort passieren. Können Sie denn über die Todesfälle noch was Genaueres sagen, was Ihnen vielleicht eingefallen ist? Über die Todesfälle? Ne, eigentlich habe ich Ihnen so vieles schon gesagt, ne? 4 Todesfälle. Mehr. Ja, können Sie die mal so eine Liste machen? Ihnen zuschicken? So in Gedanken meine ich, jetzt gerade. Ach so, eine Liste. Aber ich dachte, Sie hätten mir erst 4 Stück geschildert. Habe ich Ihnen schon 4 Stück geschildert? Also 2 wären erstickt. Ja. Machen Sie doch mal die Liste nochmal neu. Also der erste ist woran gestorben? Ja. Und dann war der Pfleger bei ihm, wollte ihm die Medikamente verabreichen oder was ist der Teufel, was da war, ne? Und auf einmal war der dann weg. Also kriegte keine Luft mehr und dann ist er gestorben. Waren Sie dabei? Ich? Ja. Nee, ich war nicht dabei. Ich habe das so gehört. Also, der hatte angeblich Krebs. Ja. Der zweite? Wie heißt die Frau? Tabakhausen. Langsam. Tabakhausen, wie Tabak. Ah ja. Hausen. Ja. Und die arbeitet immer noch da. Und der dritte? Ach so, der dritte, der war schon vor den anderen 2 gestorben. Der hatte Herzinfarkt bekommen. Ja. Ist zusammengebrochen in dem Aufenthaltsraum, in dem Raucherraum ist er zusammengebrochen und da war er weg. Wie alt? Oh, junger Mann. In meinem Alter so. Aha. Ich bin 46. Und der vierte? Und dann ist er an der Pforte zusammengefallen und war tot. Aha. Gibt's noch einen fünften? Der hat mich aufgehangen, den ich kannte, der junge Mann. Der Der wurde fünfte aufgehangen. hat sich aufgehangen. Ja. Sechster? Das weiß ich nicht. Ja, gibt es jemanden, der noch länger ist als Sie dort, der da ein bisschen genauer Bescheid weiß? Ja, dann fragen Sie doch mal eine Person, die länger da ist, nach Todesfällen. Aha. Ja. Ja, sicher. Immer weitergeben. Ja. Ja, können Sie die Personen, die verstorben sind, mit Namen benennen? Machen Sie das mal. Der erste. Was hat der? Ja, Krebs. Ja, und der zweite, der erstickt ist? Mit Ü wie Übermut. Ja, und der, der Herzinfarkt bekommen hat? Langsam wie? Und dann? Fahl. Ja. Und der, der beim Ausgang verstorben war? Und der, der sich aufgehangen hat? Vielleicht weiß das einer der Kollegen. Wichtig, fragen Sie danach. Nein, aber es gibt doch da irgendwelche Leute, mit denen Sie sprechen können, die auch schon eine Weile da sind. Ja, aber Sie, auch wenn Sie eingeschlossen sind, haben Sie doch sicherlich irgendwelche Leute um sich herum, oder nicht? Neulinge. Ach so, Sie sind der Älteste. Fragen Sie mal das Personal. Fragen Sie das Personal, wie die Leute gehießen haben, ob Sie sich erinnern können. Aha. Aha. Wie werden Sie denn da behandelt? Wird bei Ihnen Gewalt angewendet? Nee, bei mir, nee, wirklich nicht, weil ich habe jetzt letztens, also letztes Jahr war das, ne, da bin ich mal ich in Zimmerarrest gesperrt worden, ne, und habe dann gesagt, wenn die mich anpacken, ne, dann zeige ich, dann schreibe ich 109 ab, und dann haben sie mich halt geschubst. Ich, ja, ich habe mich auch schon mit Pflegepersonal, habe ich auch schon ein bisschen mit denen so auf dem Boden gelegen, habe ich auch schon mit denen. Aber ich wollte sagen, da haben schon drei Leute weggegangen, von denen wollte ich erzählen, ne, die haben mich aufgehangen haben, ne. Ja. Das war einmal der Christoph Walter, ne. Langsam. Christoph Walter? Christoph Walder mit D. Walda. Christoph Walder mit D. Ja. Der hat sich aufgehangen aus der geschlossenen, kamerabewachten Zelle. Hat der sich aufgehangen mit einem Gürtel in der Isolationszelle, ne? Da darf man nicht mal einen Gürtel haben, ne? Ja. Darf man normal keinen Gürtel, keine Schnürsenkel darf man nicht haben. Und das stört mit dem Gürtel aufgehangen nachts, ne? Auf einer Kameraüberwachungszelle. Der hat sich aufgehangen, dem so eine Mama, die mit der telefoniert schon öfters, die kommt schon hier besuchen regelmäßig. Und die kommt noch in die Angehörigengruppe hier, die ist eine Angehörigengruppe, da ist auch der Chef von der Klinik, der schon mal woanders lebt, der macht auch mit. Und Ärzte sind da manchmal dabei von manchen verschiedenen Stationen. Und meine Mama geht da auch hin, ne? Mhm. Ich wollte heute mit Ihnen telefonieren, ich habe ja auch von meiner Mama aufschreiben lassen, aber. Ja, und Renate Walter heißt sie, dem wollte ich auch die Nummer von Ihnen geben, der Renate, ne? Können Sie mir die Nummer von der Mama geben? Ja, ich kann sie Ihnen geben, aber ich habe sie jetzt nicht im Kopf, ne? Ich muss auf Telefon rausgucken. Aber ich gebe der Renate Ihre Nummer, ne? Die Renate soll Sie mal anrufen, ne? Ja, wie kann man die denn im Internet finden? Die ist doch sicherlich im Telefonverzeichnis. Die Renate Walter, die wohnt bei Koblenz, ne? Aber ich bin jetzt nicht sicher genau, wo in Koblenz, ne? Das finde ich heraus. Ja, welche Nummer hat die? 00152289. Ah, nee, ich muss gucken. Wenn ich sie das nächste Mal anrufe, ich rufe sie nochmal an, dann gebe ich ihnen die Nummer. Ja. Das ist kein Problem, ne? Ich rufe sie Renate gleich an noch. Heute Abend rufe ich sie noch an, ne? Und ich kann der sagen 0152, ne? 123456, ne? Ja. Ja, ich gebe dir die Nummer. Ich gebe der Renate die Nummer. Kannten Sie den Mann, der sich aufgehangen hat? Ich kannte den gut, der war auf meiner Station, ne? Der wurde auch nur verarscht und der war im Boden. Der musste nur eine Zigarette im Flur anmachen und dann in den Rauchraum gehen. Da war der schon wieder wochenlang in der Isolationszelle für. Wenn der Kaffee getrunken hat, ist er in die Isolationszelle gekommen. Wenn der ein paar Mal kalt duschen war, ist er in die Isolationszelle wiedergekommen. Wegen Duschen? Der ist am Tag ein paar Mal in die eiskalte Badewanne gegangen, weil der das irgendwie gebraucht hat, ne? Und dann haben sie ihn schon wieder in die Isolationszelle gesperrt und haben sie schon wieder gesagt, nee, der mit dem stimmt wieder aus nicht, haben sie ihn wieder in die Isolationszelle, ne? Deswegen geht auch diese Mama geht auch gerne immer noch weiter in die Angehörigengruppe, ne? Ja. Und die hat das gar nicht verkraftet, ne? Die verkraftet das heute noch nicht richtig, ne? Können Sie aufzählen, für was er in die Isolationszelle gehen musste? Ja, ich weiß nicht immer, ne? Aber der war 2 Jahre lang war der fast nur in der Isolationszelle, ne? Der musste einmal isoliert werden, also nicht fixiert im Bett, sondern nur isoliert in der Zelle, ne? Kammerbewachte Zelle, ne? Einmal war der zum Beispiel da, weil der geraucht hat im Flur, da hat er im Flur eine Zigarette angemacht, ist dann um die Ecke in den Raucherraum, da hat sich wieder einer beschwert, dann musste er schon wieder wochenlang da rein, ne? In die Isolation. Wochenlang? Ja, ein paar Wochen, ja. Also wenn man einmal raucht, muss man 2 Wochen in Haft? Eine Zigarette, ne? Nochmal, wenn man eine Zigarette im Flur raucht, muss man 2 Wochen in die Haft? Normalerweise nicht, aber mit dem haben sie es gemacht, ne? Mhm, also wegen Rauchen, wegen Kaltbaden, was noch? Kaltbaden, dann, ich weiß nicht genau, der war durcheinander, ne? Der war schon ein bisschen krank, ne? Aber hier ist einer, der ist 8 Jahre auf der Isolationszelle, der darf ab und zu mal ein paar Stunden raus, ne? Der ist halt krank, ne? Aber wir sind hier in der forensischen Klinik, so sehe ich das, ne? In der forensischen Klinik und die müssen mit kranken Leuten einfach klarkommen. Die müssen einfach mit kranken Leuten müssen ja einfach fertig werden, das Pflegepersonal, ne? Mhm. Das ist meine subjektive Meinung, ne? Ich bin davon überzeugt, dass der hier auf Station, da hat noch nie was getan, der tut auch keiner was, ne? Dass der auf der Station rumlaufen müsste, ne? Warum war der überhaupt dort? Das ist jetzt ein anderer. Der Christoph Walter hat Personal angegriffen in der allgemeinen Psychiatrie. Aber der war ein anderer auf der akuten, auf der Harry sowieso. In der Hauptklinik und hat da Personal angegriffen, ne? Stimmt das wirklich? Ja, das stimmt. Hat er zugegeben? Ja, der ist dafür auch verurteilt worden. Ich habe mit dem darüber nicht gesprochen, ne? Aber der ist dafür verurteilt worden und seine Mama sagt, da hat sie geschubst, ne? Aha. Und der Schumacher Wanders lebt, der Chef von der Klinik, hat einen Artikel in die Rheinzeitung, als er die Aufgabe hat gegeben, das wäre der gefährlichste Mensch, der gefährlichste Patient vom Nettegut. Mhm. Ja. Der war nur in der ISO, ne? Das steht nicht in der Rheinzeitung, dass der nur in der Isolationszelle war und dass der einen geschubst hat und dass die anderen Massenmörder rumlaufen, die frei hier rumlaufen dürfen. Musste der auch Tabletten schlucken? Der musste viel Medikamente nehmen. Der wollte da nicht die Medikamente nehmen, ne? Und dann wurde er wieder zwangsmedikapiziert, ne? Und der war auch immer so, Zirkeln, ne, mit den Medikamenten, wie ich das auch mache. Ne. Ich nehme jetzt auch keine Spritze mehr und auch keine Medikamente mehr. Seit 2 Tagen nehme ich keine. Also vor 2 Tagen wäre ich mit der Spritze dran gewesen, die habe ich nicht genommen. Diese Giftstoffe sind keine Medikamente. Sie vermindern die Lebenserwartung. Ja, ich halte sowieso nicht von den Medikamenten. Ich habe sie genommen jahrelang, weil deswegen immer mit die Reihe, die haben mich, manchmal haben sie mich zwangsmedikamentiert, ne? Mich auch, ne? Können Sie die für verklagen? Ich kann die verklagen, weil das war nachdem der Bericht, nachdem der BGH entschieden hat, dass ich nicht gegen meinen Willen zwangsmedikamentiert werden darf, wenn ich keine Gefahr für mich und andere bin. Danach haben die mich zwangsmedikamentiert. Ja, auch hat er damit nichts zu tun. Man Ich habe dann durfte. gesagt, schreiben Sie doch 109, das können wir doch eh nichts. Ja, und dann haben die mich für 5-mal festgehalten, haben mir eine Ja, Spritze gegeben. man durfte es auch vor diesem Urteil nicht. Was ist denn noch alles an Todesfällen Vorher dort? durfte man das, glaube ich, noch. Ne? Also da Nein! ist aber jemand in Beschwerde gegangen, das war in der Pfalzklinik, da ist eine Nein! Beschwerde und dann. Nein! Man hat es nie gedurft. Es war nie eine Gesetzesgrundlage da, ist auch heute nicht da, einen Menschen in seiner Gesundheit zu schädigen. Diese sogenannte Rechtsprechung über die sogenannte Zwangsbehandlung betrifft ja schließlich eine arglistig als gesundheitliche Behandlung hingestellte Behandlung, die aber mit Gesundheit gar nichts zu tun hat. Deswegen gibt es auch heute keine Rechtsgrundlage für diese Zwangsbehandlung, weil der Zwang nichts mit Gesundheit zu tun hat. Ja, die sind ja auch zu dumm für diesen Sachverhalt. Die sind doch auch zu dumm für diesen Sachverhalt. Die Leute vom BGH, die Richter, alle Richter. Ja, und was war mit dem Christoph, ne? Ich weiß nicht, warum er sonst noch isoliert wurde, aber der war nur in der ISO, ne? Langsam und deutlich sprechen. Dann sind noch andere zwei Patienten, die ich gut kenne, die als ich weg. Ich habe sie noch mehr aufgehangen, aber die kenne ich nicht. Aber ich kenne noch zwei Patienten, die sich auf meiner Station Jetzt aufgehangen haben, möchte ne? ich erstmal wissen, von wie vielen Todesfällen wissen Sie insgesamt, auch wenn Sie keinen Namen haben. Ich weiß von mehreren, ne? 7, 8 oder so. Ne? Der hier vor 3 Wochen hatte ich einen 22-jähriger Junge, der war 196 A-Patient, ne? U-Haft-Status. Hallo, hallo, langsam und deutlich sprechen. Vor 2 oder 3 Wochen hat sich hier jemand weggehangen, ne? Aufgehangen. Ja. Der war Status 126 A, ne? Das ist U-Haft, ne? In der forensischen Klinik. Ja. Im 64er-Bereich war der, ne? Als U-Häftling, Drogen genommen, ne? Der hat sich hier aufgehangen, dass der war 22 Jahre alt, ne? Ich weiß nicht, wie der heißt. Ja. Und das ist 3 Wochen her jetzt. 2, 3 Wochen. Also insgesamt 8 Leute, schätzen Sie da? Ja, ich kenne auch welche von denen gut, ne? Also einen hatten Sie benannt, das war dieser Walde. Und dann noch der Stefan Bischus. Stefan Bischof? Bischus. Ich weiß nicht, SH oder SCH. Und dann Ius. IOÖUS. Bischus. Ja, was hat der gemacht? Der hat sich, der ist hier bei, der hat hier manchmal, der war cool, ne? Der war in Ordnung, ne? Der war ganz normal eigentlich, ne? Der war ein bisschen schizo, ne? Hat, sagt er jedenfalls, ne? Habe ich mir nicht aufgefallen, ne? Und ist dann manchmal frech gewesen, ne? So an einer Patienten oder so, mal frech gewesen und so, ein paar zu Pfleger machen und so. Und dann ist er irgendwann hingegangen, hat sich bei den ganzen Patienten, ist er einzeln zu jedem Patienten hingegangen und hat sich bei ihm entschuldigt, einzeln, ne? Bei ihm einzeln entschuldigt. Und dann gesagt, tut mir leid, wenn ich frech war, tut mir leid, wenn ich mal doof war und so, da und das, tut mir leid, ne? Ja. Und dann ist er auf seine Zelle und hat sich aufgehangen. Und jetzt kommt der krasseste Fall von allen. Der heißt Marcel Panke. Na langsam, wie heißt er? Ja. Marcel Panke. Panke. P-A, Panke, Panke, mit A, ne? Panke. Ja. Das war der krasseste Fall. Der ist zum Personal hingegangen, hat vorhin gesagt, der hat mehrmals gedroht, der wird suizidal, ne? Und dann ist er bei Personal gegangen, hat gesagt, wisst ihr was, Leute, ich will ein Gespräch. Und dann haben die gesagt, nee, es gibt kein Gespräch, wir haben jetzt keine Zeit. Wie immer, ne? Wie immer, wie immer. Und dann hat Marcel gesagt, wisst ihr was, Leute, ich gehe jetzt in mein Zimmer und hänge mich auf. Und dann ist er ins Zimmer gegangen, hat den Strick genommen, hat sich aufgenommen. Ist doch sonderbar, dass da überall diese Möglichkeiten überhaupt vorhanden sind, sich aufzuhängen. Ja, ich weiß nicht, warum das Personal nicht mit ihm geredet hat oder so, oder warum die nicht mal gucken gegangen sind. Keine Ahnung, ne? Der war auf einmal tot. Und die haben alle mit der Seelsorge gesprochen, mit dem Pfarrer hier, ne? Womit hat er sich aufgehangen? Ja, der hat sich schon Gürtel aufgehangen, ne? Gürtel? Ja, mit Gürtel. An der Tür oder wie oder was? Ja, da ist so eine Schamwand, ne, für die abgeredete Toilette, so eine Schamwand. Und da oben ist so eine Eisenstange und da hat er sich schon aufgehangen. Oder am Fenster. Ich glaube, das war eine Eisenstange, ne? Ich meine ja, der Bischof, glaube ich, am Fenster und der Christoph Walter am Bett, ne? Aha. Ja, das sind drei krasse Fälle, ne? Ja, das sind drei krasse Fälle. Hier haben sich noch andere Leute aufgehangen, die kenne ich jetzt nicht. Aber hier haben sich noch mehrere Leute dann noch aufgehangen, ne? Und hier geht es sowieso alles. alles runter und drüber. Geht sowieso alles runter und drüber. Das ist ja auch ein Haus. Ich war 4 Monate im Zimmerarrest jetzt und 2 Monate in der ISO, weil ich einen Arzt beleidigt habe. Nochmal langsam. Ich weiß, ich weiß innerhalb von den letzten 8 Monaten, deswegen kriege ich auch nur auf. Ich schreibe hier nur noch auf. Ich schreibe hier nur noch auf. Ich kann gar nicht mehr anders mich aufregen. Ne? Hier sind Leute, hier war einer, der hat mir über meine CDs in mein Zimmer, meine CDs, da schon eine Karton mit CDs, da hat er drüber gepinkelt, ne? Mhm. Patient, ne? Ja. Und da hab ich gesagt, du bist ja vielleicht ein Hurensohn, du so wackern sagst, jetzt verpiss dich aber. Da kam der einen Abend in den Zimmerriss, weil der meine CDs gepinkelt hat. Und ich, weil ich gesagt habe, du wackern nackt, du Hurensohn, jetzt verpiss dich. Ich war 6 Wochen dafür oder 7 Wochen in der Isolationszelle dafür. Du darfst über Artikel 1 Absatz A, der ist von jeder staatlichen Rechtsform zu unterstützen, ne? Langsam und deutlich, das verstehe ich nicht. Darfst du zu Artikel 1 Absatz A Grundrechtsbuch, ne? Artikel 1 Absatz A ist von jeder staatlichen Rechtsform zu unterstützen, ne? Die Würde des Menschen ist unantastbar, ne? Ja. Also, er hat über die CDs drüber gepinkelt. Ja, und in der öffentlichen Einrichtung hier, ne? Und Sie haben was dann gemacht? Ich hab den gesagt, ich soll dich verbissen, der Hurensohn, hab ich gesagt. Und für diesen Ausdruck? Ja, dafür bin ich schon weggesperrt worden, ne? 6 bis 7 Wochen. Wegen dieser kleinen Beleidigung, kann man sagen. Ja, einen Patienten beleidigt, ne? Ich hab erst das Personal geholt und gesagt, so und so, ne? Und da hat der andere mir mit Schlägen gedroht, ne? Ja, mach ich. Da hat der mir mit Schlägen gedroht, der andere, ne? Der Josef hat mir da mit Schlägen gedroht, ne? Josef hieß der. Der hat mir mit Schlägen gedroht, ne? Ja. Und dann hab ich gesagt, jetzt verpiss dich du und so, ne? Jetzt reicht mir wirklich, ne? Und diese Isolation, das sind 3 Meter mal 2 Meter etwa? Das sind 3,5 mal 2,5, glaube ich. 3,5 mal 2,5. Das sind 7,5, das reicht, ne? Das dürfen die, glaube ich, also vielleicht sogar 5 Quadratmeter, ich bin mir nicht sicher, ne? Aber hier ist drunter und drüber. Hier ist einer, der hat, von mir erzähle ich jetzt mal nicht, ich erzähle mal von anderen. Hier ist einer, Sascha Ternes heißt der, ne? Wie heißt der? Sascha Ternes. Ja, langsam sprechen. Sascha. Ja, Sascha, ne? Ja. Ganz normal deutscher Sascha. Ternes, ne? Ternes. Ternes. Hm? Der ist manchmal ein bisschen, wie soll man sagen, aufgeregt, ne? Aufgeregt. Mirko, ja, lass mich doch kurz noch erzählen, bitte. Ja, Herr Pohlmann, der ist jetzt schon 3 Monate auf der Isolationszelle, ne? Ich gebe dir mal Ihre Nummer. Ich rufe vielleicht noch die Renate Walter an, die kann sie mal anrufen, kann ihr mehr erzählen, ne? Ja. Ich muss jetzt Schluss machen, der Mirko möchte das Gespräch abbrechen, ne? Ja. Okay, ich melde mich nochmal bei Ihnen, ne? Ja. Dankeschön, ist in Ordnung, ne? Ja, auf Wiederhören. Tschüss. Schäfer? Hier ist Herr Pohlmann, guten Tag. Herr Pohlmann, grüß Gott. Ja. Ich wollte mit Ihnen heute ein Telefoninterview machen. Bezüglich der Medizinprodukte, die Sie damals vertrieben haben. Sie sagten doch, dass das so gefährlich sei. Das, was die in den Kliniken machen. Ja, genau. Geschweige denn, in der forensischen Psychiatrie. Das sind tödliche Bomben. Tödliche Bomben? Ja, Hinrichtung. Das ist eine chemische Hinrichtung. Da ist die Persönlichkeit innerhalb kürzester Zeit total ruiniert. Das kann man machen bei Sexualtätern oder was weiß ich, bei Schwerkriminellen, die man im Prinzip gar nicht mehr auf freien Fuß setzen darf. Das ist, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Die Ruhigstellung ist eine Persönlichkeitsvernichtung. Ja. Die erkennt man auch innerhalb kürzester Zeit gar nicht mehr. Man erkennt die Persönlichkeit nicht mehr, meinen Sie? Nein. Völlig verändert. Schon aufgrund des Blicks und so weiter und so fort. Und die Suizidgefährdeten, die man prophylaktisch einweist, die kommen irgendwie raus, haben dann zwischendurch einmal Ausgang und dann bringen sie sich trotzdem. Mhm. Also, das ist das Schlimmste, was es gibt. Und davor hatte auch mein Sohn Angst. Ja. Ja. Und weil Sie das ihm wahrscheinlich auch so berichtet haben und ihn aufklären konnten. Ja, natürlich. Er hat ja überhaupt keine Medikamente genommen. Obwohl er jetzt am Schluss nicht mehr geschlafen hat und praktisch total kaputt gemacht worden war, hat er nichts genommen. Wie lange waren Sie in dem Bereich mit diesen Medikamenten tätig? 30 Jahre. 30 Jahre. Und woher haben Sie dieses Wissen, dass die so schädlich sind? Also es ist so, das sage ich jetzt Ihnen, nur Ihnen, Herr Pollmann. Die Ärzte haben keine Ahnung von Pharmakologie. Das liegt ausschließlich im Bereich der Pharmaindustrie. Und von der Pharmaindustrie werden die Ärzte nur angelogen. Also es ist eine Therapie. So wird der Arzt informiert. In Wirklichkeit ist das, wie ich Ihnen schon gesagt habe, keine Therapie, sondern eine Vernichtung. Bewusst, und das mussten wir ja auch, mussten wir den Arzt belügen. Wie will eine chemische Substanz in einem organischen Körper heilend wirken? Das ja, geht überhaupt nicht. Habe ich mich schon immer gefragt. Ja, das geht überhaupt nicht. Wenn, dann spielt bestenfalls eine Suggestion eine Rolle. Also der Glaube an ein bestimmtes chemisches Arzneimittel, das eine Linderung, eine symptomatische Linderung bewirkt. Eine Heilung gibt es. Ein Placebo. Placebo, absolut Placebo. Aber diese Mittel in diesen psychiatrischen Anstalten, möchte ich schon bald sagen, das sind ganz toxische Arzneimittel. Ja, aber so geheim ist das doch gar nicht. Wenn man jetzt sagt, die Ärzte würden belogen werden von der Pharmaindustrie, ja, dann ist das doch sicherlich nicht kein so besonders schützenswertes Geheimnis. Ach, ja. Oder muss ich das geheim behalten? Ja, behalten Sie für sich. Das sage ich Ihnen als ehemaliger Pharmareferent. Da werden Folter gemacht und dies oder jenes, Statistiken werden gemacht. Bei einem tritt symptomatische Linderung ein, der eine wird dann zu 100% hochgerechnet und lauter solche Dinge. Also ich habe ja auch Feldstudien gemacht mit Neuroleptika und mit weiß Gott was alles, wo die Ärzte natürlich dafür bezahlt werden, das ist ja klar. Und die schreiben dann irgendwas. Also ist es eigentlich eine Täuschung mehr nach außen, damit man sieht, derjenige ist jetzt ruhig geworden und man sagt, das wäre die Hilfe durch das Medikament und ja, das wird dadurch einen großen Absatz bekommen. Also die Psyche des Menschen spielt eine Rolle. Wie wollen Sie einen Sittlichkeitsverbrecher mit Chemie ändern? Die Triebrichtung und alles bleibt ja eh das Gleiche, da hängt ja ganz was anderes zusammen. Bewusstsein, Unterbewusstsein und solche Dinge. Das ja, ist vorhanden. Selbst durch eine Kastration, die man beispielsweise beim Jürgen Bartsch vornehmen ließ, wird die Richtung vom Gehirn aus überhaupt nicht geändert. Das geht überhaupt nicht. Das kann man nicht beeinflussen. Kennen Sie noch mehr Fälle außer diesem Jürgen, wie heißt der genau? Bartsch, der damals die 4 oder 5 Buben umgebracht hat. Wie heißt der genau? Bartsch. Bartsch. Ja. Ich glaube, den hat man kastriert am Schluss und bei der Kastrationsoperation ist er dann gestorben. Ja, ich habe von sowas gehört. Hat man natürlich eine Überdosis Narkosemittel gegeben, das ist ja klar. Und das war dann ein Herzversagen. Ja. Also, wir haben ja vermutet, dass die unseren Sohn, wenn er sich weiter gegen die Polizei aufregt, und das Urteil nicht anerkennt, das ist ja unter Druck entstanden, hätten sie ihn in die psychiatrische gegeben, aus Strafe, weil er sich nicht sehr wohlwollend über die Polizei äußert im Internet. Er wollte sogar eine Webseite über die Staatsanwaltschaft machen und Negatives berichten. Wollte er? Ja. Mal. Das hat er vorgehabt. Ah, ja. Eine kritische Seite über die Staatsanwaltschaft. Ah ja. Hat er nicht gemacht? Noch nicht. Noch nicht. Aber er hatte es erwähnt. Er wollte das gerne einmal planen. Ja, es ist natürlich so, dieser kriminelle Polizist bei uns, der Nachbar, wer soll denn den anklagen? wenn er mit dem Staatsanwalt befreundet ist. Im Übrigen, was hat der Dietz, Sie haben nur den Dietz angeschrieben? Ja. Ah ja. Was hat er noch gesagt? Er hätte Erkundigung eingeholt bei uns, beim Neurologen von meinem Sohn. Und der Sohn hätte einen Defekt gehabt. Einen Defekt? Ja, ja. Der hat ja einen Defekt gehabt. Der ist zugrunde gerichtet worden. Was würde denn passieren, wenn Ihre Aussage, dass man die Ärzte betrügt, irgendwie in Umlauf käme? Hätten Sie da irgendwo Sorge von den früheren Firmen oder etwas in der Art? Also die Pharmaindustrie. Ja, genau. Ist ganz, ganz schlimm. Nur zu Ihnen gesagt. Aber das wissen doch sehr viele und es sind auch sehr viele, auch Professoren und Rechtsanwälte, die genau das wissen müssen. Stellen Sie vor, man könnte nur 100 Leute davor bewahren, dass sie dann in die Psychiatrie gehen, nur weil endlich mal jemand, Sie und auch ein anderer Professor, das so bestätigt. Ja, natürlich. Es fehlen noch Whistleblower, Hinweisgeber. Da spielen noch ganz andere Dinge rein. Die Zytostatika, diese sogenannte Chemotherapie bei Krebskranken. Ja, habe ich gehört. Da wird, das heißt ja auf gut Deutsch Zellgift, diese chemische Substanzen. Man kann keinen Krebs heilen. Es gibt manchmal Fälle, da wird der Krebs irgendwie eingedämmt. Ja. Aber der wird dann ganz massiv und kommt immer wieder. Also von Heilung oder von Beseitigung dieser Krebszellen keine Rede mit einer Chemotherapie. Ja. Geschweige denn mit einer Bestrahlung. Der ist da und bleibt da und wird immer wieder aggressiv. Eine Operation, wo man unter Umständen den Krebsherd erwischt, das ist die einzige Möglichkeit. Das hat aber mit Heilung nichts zu tun. Ja. Also ist es vielleicht auch nur ein Geschäft? Absolut. Und die haben nichts anderes. Die Ärzte geben selber zu, es gibt nichts anderes. Oder man experimentiert noch ein bisschen, bis man vielleicht etwas Wirksames findet. Im Prinzip kann man überhaupt keine Krankheit heilen. Also das geht überhaupt nicht. Beispiel AIDS. Man kann das Immunsystem kräftigen, damit der ganze Krankheitsverlauf in die Länge gezogen wird. Von Heilung. Es gibt kein Antibiotikum gegen Viren, Herr Pullmann. Mhm. Das gibt es überhaupt nicht. Es gibt ein Antibiotikum gegen Bakterien. Und die haben Bedeutung. Beispielsweise Penicillin. Die schießen Bakterien tot im Gewebe. Das ist schon richtig. Aber das Letzte muss der Körper selber machen mit dem Immunsystem. Also die können einige kaputt machen, das ist aber das Einzige, was es gibt in der Medizin. Fleming beispielsweise hat das rausgefunden im Reagenzglas, dass man mit einer chemischen Substanz diese Lebewesen im Prinzip vernichtet. Das ist möglich. Ja. Alles andere, beispielsweise eine sogenannte Therapie von bestimmten Leuten, mit fehlgeleitetem Sexualtrieb oder sadistischen Verbrechern, gibt es überhaupt nicht. Das ist im Gehirn, das ist da und das wird immer durchbrechen. Mhm. Ja. Aber ruhig stellen, das kann man sehen. Ja. Klar. Aber die haben ja in der Öffentlichkeit keine Existenzberechtigung. Aber jetzt haben Sie auch überhaupt gar keinen Namen genannt. Man sollte doch sagen, dass so eine Information, wie ich sie jetzt bekommen habe, auch weitergereicht werden dürfte. Oder haben Sie irgendwo eine Sorge? Nein, da habe ich keine Sorge. Ich meine nicht, ich würde sie jetzt beispielsweise an einige wichtige Rechtsanwälte weitergeben können und an einen Professor, der sich sehr dafür einsetzt. Es hat noch niemals einen Psychiater gegeben, der einem Menschen helfen konnte, hat er mal gesagt. Ja, ja. Wie denken Sie denn über die psychiatrischen Begutachtungen? Ja, ja. Kennen Sie da auch Fälle? Ja, also die sind alle mitten das korrupte System eingebunden. Ja? Alle. Das sieht man auch in unserem Fall. Da kommen wir mit dem Landgerichtsarzt daher gegen meinen Sohn, der im Übrigen eine Perle war und von wegen ein Defekt hatte. Ein Defekt, Herr Pullmann, hat jeder Mensch. Keiner ist hundertprozentig konstruiert, dass gar nichts zu finden ist. Ja. Und wenn, dann wäre beim Psychiater falsch. Was wollte bei unser Sohn auch bei diesem Neurologen? Der hat nur das ganze Vorgehen mit dem und sein Buch mit dem besprochen. Mhm. Ja, den hat er selber von der Schweigepflicht entbunden. Und dann hat mich der Dietz angerufen, ja, so ungefähr. Der hat, wir haben ihn dann auch entbunden, den Neurologen. Ja, er hätte einen Defekt gehabt. Ja, ja, der hat einen Defekt gehabt. Das war arbeitsfreudiger, fröhlicher Mensch, der auch gut Geld verdient hat. Ja. Aber von vielen eben vielleicht ein bisschen naiv und von allen oder von vielen reingelegt worden ist, Herr Pommer. Ja, ich weiß es. So war unser Sohn, ja. Ja. Also was der Dietz will, wissen wir nicht. Montag? Bitte? Montag ist das? Nee, morgen. Er hat noch dazu gesagt... Morgen schon? Morgen ist doch Sonntag. Ja, ja, da um 1 beginnt sein Dienst und wir sollen um 12 bei ihm drüben sein. Am Sonntag? Ja, am Sonntag. Ist doch was faul, oder? Ich denke mir, dass er vielleicht was Eiliges hat. Oder so. Vielleicht will er sich die Zeit einteilen. Ich weiß es nicht, aber es ist schon außergewöhnlich, dass man einen Termin in so einer Sache am Sonntag macht. Ja, ja. Und dass er zornig ist. Aber wenn er zornig ist, nehme ich doch an, dass er es nicht selbst ist, sondern dass da wieder vielleicht jemand hinter ihm steht, der ihn dirigiert. Ja, die Aussage, unser Sohn hätte einen Defekt gehabt von dem Neurologen. Insofern wäre ja die Polizei wieder sein heraus, und so sehe ich das. Deswegen darf man Menschen, selbst wenn er einen Defekt hätte, nicht umbringen, Herr Pohlmann. Weil das waren ja alles Mordversuche nach Morddrohungen, die bei uns stattgefunden haben. Ja. Ja. Und wie der in der Presse von der Polizei durch den Dreck gezogen worden ist, das ist unglaublich. So ein humaner Mensch, wie unser Sohn war, der sich am Schluss nicht mehr rausgesehen hat. Ja, hat sie auch in den ganzen Telefonaten ein böses Wort eigentlich niemals erwähnt. Ja. Und nicht eben. Mal eine böse Absicht, nichts dergleichen. Ja. Auch keine schmutzigen Ausdrücke, irgendetwas sachlich und Namen verschwiegen. Da schauen Sie an. Und dem wird weiß Gott was unterstellt. Selbst mir gegenüber hatte er zum Beispiel Namen auch noch abgeändert, ne? Ja, eben. Im Telefonat. Ja. Den Eigner hat er nicht benannt und den Fiedler auch nicht. Oder vielleicht nur also im Versehen mal vielleicht, aber ja, sonst. Ja, ja, ja. Hat niemals einen Namen benannt, das ist derjenige, der wohnt dort und der ist so böse und so weiter. Ja, ja. Er war da immer sachlich drin. Und das würden Sie bestätigen? Ja, sicher. Ich hatte doch die ganzen Interviews und ich kann es auch beweisen. Übrigens, es gibt Bücher, um auf das vorige Thema zurückzukommen, wo sich Sozialmediziner oder Sozialleute in die Pharmaindustrie eingeschlichen haben, die dann als Pharmareferenten tätig waren und eben festgestellt haben, diese Korruption, was mit den Ärzten geht, dass sie mit anderen Worten abgeschmiert werden für bestimmte Präparate und dies oder jenes. Da gibt es sogar Bücher. Was heißt abgeschmiert genau? Ja, also der Arzt wird zum Beispiel nach Mexiko eingeladen für 2 oder 3 Wochen Urlaub unter, ja, unter dem Deckmantel der ärztlichen Fortbildung. Ja, und dann? Bekommt er dort ein bisschen Geschenke der vielleicht? Der Urlaub wird bezahlt. Ja? Ja, mit der Frau. Ja. Damit er was macht? Damit er bestimmte Präparate aufschreibt, verordnet. Hm. Eben für die Firma, die ihn eingeladen hat. Ja, sicher, das kam auch in den Medien. Eben. Da gab es große, ja, ja, große Bestechungsverfahren. Ja, ja. Aber wie gesagt, diese Psychiatrie, überhaupt Menschen, die suizidgefährdet sind, einfach in die forensische Psychiatrie einweisen. Dort werden sie absolut kaputt gemacht. Ja. Ich werde mich jetzt mal umsehen nach jemand, der da in der Nähe tätig ist. Ja. Ich melde mich dann wieder. Auf Wiederhören. Wunderbar, Wiederhören.